Wir bringen heute in SWR 2 als Ursendung Die Mama und die Hure nach dem gleichnamigen Drehbuch La Maman et la Putain von Jean Eustache. Geboren 1938, gestorben 1981 in Paris, drehte der Spiel- und Dokumentarfilmregisseur Jean Eustache 1973 seinen strengen und formbewussten Film Die Mama und die Hure, der im gleichen Jahr in Cannes ausgezeichnet wurde. Er erzählt eine Dreieckgeschichte in Paris, in der gleich dem berühmten Existenzialistenpaar Jean-Paul Sartre und Simone de Beauvoir die Liebenden sich mit sie anreden. Ein junger Mann lässt sich durch den Pariser Sommer treiben. Er lässt sich aushalten von Marie, der Mama, die eine Boutique führt, lernt die Krankenschwester Veronika, die Hure, kennen und pendelt zwischen beiden hin und her. Das Hörspiel zeichnet, wie der Film, in sexuell expliziter Sprache die Geschichte einer Ménage à trois zwischen Melancholie und Erstarrung und nimmt, als Abgesang auf die 68er-Bewegung, Abschied von einer Epoche der Befreiung und Rebellion. Die Mama und die Hure. Nach dem Drehbuch La Maman et la Putain von Jean Eustache. Aus dem Französischen von Michael von Killeschorn. Hörspielbearbeitung Michael Farin. Gilbert, ich habe dich in den letzten Monaten nicht allzu sehr genervt, oder? Ich bin dir nicht hinterhergelaufen. Ich habe nicht versucht, dir das Leben schwer zu machen. Du hattest Zeit, zu dir zu kommen, nachzudenken. Was für eine verlorene Zeit. Aber vielleicht war sie nötig, um klar zu sehen. Jetzt jedenfalls weiß ich es. Jeder Morgen, jeder Tag, den wir nicht zusammen verbringen, ist ein verlorener Tag. Es ist ein Massaker. Ein Verbrechen. Worauf wartest du denn? Dass die Dinge sich von allein regeln? Weißt du, ich spüre dich so tief in mir, so nah, dass ich nicht verstehe, dass du nichts fühlst. Du behauptest, dass du nichts fühlst, aber das stimmt nicht. Das kann nicht sein. Du lügst. Du spielst mir etwas vor. Nein, geh nicht. Schließlich will ich dir noch sagen, dass ich mit dir leben möchte. Dass ich dir zusehen will, wie du einschläfst, wie du aufwachst. Ist das so unangenehm zu hören? Ich will mit dir leben. Ich liebe deinen Hals. Hast du es vergessen? Ich liebe deine Haut. In den Jahren, die wir zusammen verbracht haben, hatte ich dein Gesicht, den Eindruck, den du das erste Mal auf mich gemacht hattest, nach und nach vergessen. Es hat genügt, dass du gehst, damit ich dich in mir wiederfinde. Antworte mir. Es wäre mir lieber, du sagst klipp und klar, ich werde nicht zurückkommen. Noch lieber aber würde ich von dir hören, ich komme zurück. Es ist, als würdest du mich zur Seite legen, bis du weißt, ob das mit deinem Typen funktioniert oder nicht. Ich werde dir die Frage also anders stellen. Liebst du mich noch? Oder liebst du mich nicht mehr? Du liebst mich. Ich weiß es. Deswegen verlange ich ja auch eine Entscheidung von dir. Und ich warte seit Monaten auf dich und bin bereit, noch länger zu warten, so lange wie nötig. Aber du lebst unterdessen mit diesem anderen Typen. Kochst du für ihn die gleichen Sachen wie für mich? Wie merkwürdig. Ich habe nicht aufgehört zu leiden. Nicht an dich habe ich mich geklammert, sondern an mein Leiden. Ich habe versucht, es festzuhalten, um dich bei mir zu behalten, um uns zu behalten. Denn an dem Tag, an dem ich nicht mehr leiden werde, an dem ich damit klarkomme, wie du sagst, werde ich ein anderer sein. Aber ich will kein anderer sein, weil wir uns dann nicht mehr wiederfinden können. Weißt du, ich mache mir nichts vor. Die Zeit vergeht. und ich werde nicht mehr sehr lange gegen sie kämpfen können. Ich bin so müde. Scheiße. Ich hab die Nase voll. Salut. Ich habe vorhin ein Mädchen aufgerissen. Sie saß im De Margot. Hat mich angesehen, sonst hätte ich sie gar nicht bemerkt. Ich kann mich nur für jemanden interessieren, der sich bereits für mich interessiert. Und sei es nur durch einen Blick. Ebenso kann ich keine Frau lieben, die mich nicht liebt. Sie rauchte Gauloise. Sie trug ein marokkanisches Kleid und keinen BH. Sie ist aufgestanden und ich bin ihr gefolgt. Da ich es eilig hatte, habe ich sie nur um ihre Telefonnummer gebeten. Sie hat sie mir gegeben. Ich hätte Lust, ein paar Tage zu warten, bevor ich sie anrufe, damit sie es vergisst, nicht mehr daran denkt. Ich will sie überraschen, auftauchen, wie der Weihnachtsmann. Ich habe das schon mal so gemacht. Sie gefällt mir ganz gut. Sie ist blond, sie hat blaue Augen. Sie hat mich richtig angestarrt, mit diesem schönen Blick der Kurzsichtigen. Sind Sie da? Ich glaube, sie hat einen dicken Hintern, aber ich bin mir nicht sicher. Ich habe eingekauft. Wollen Sie jetzt essen? Ja, gern. Eine Kleinigkeit. Was war los mit Ihnen heute Morgen? Sie sind früh weggegangen. Ich konnte nicht schlafen. Ich wollte die Straßen, die Leute sehen. Es ist verrückt, was für ein Treiben morgens auf den Straßen herrscht. Sind Sie jemandem begegnet? Ich habe heute Nachmittag ein Mädchen aufgerissen. Ich wollte es Ihnen nicht erzählen. Einmal eine Geschichte für mich behalten, aber es ist merkwürdig. Ich kann Ihnen einfach nichts verbergen. Hat es geklappt? Ist sie hübsch? Was haben Sie gemacht? Nichts. Ich habe sie nur um ihre Telefonnummer gebeten. Werden Sie sie anrufen? Ja. Werden Sie sie mir vorstellen? Ja, wenn sie es wert ist. Hallo? Ja? Hallo? Ja, Veronika, bitte. Am Apparat. Ich bin's, Alexandre. Geht es Ihnen gut? Mir geht es sehr gut. Ist das alles, was Sie mir zu sagen haben? Ja. Haben Sie Lust, in den nächsten Tagen etwas mit mir zu trinken? Ja. Ja, sicher. Ich weiß aber nicht, wann es Ihnen passt. Irgendwann diese Woche. Nein, sagen Sie. Mir ist es egal. Also dann Donnerstag, wenn Sie wollen. Donnerstag? Um 4. Das ist aber noch lange hin. Ich bin sehr beschäftigt. Um 4 also. Im De Margot. Aber was machen Sie denn da? Ich mach den Abwasch, den Sie nicht machen. Den Abwasch machen? Das Gefühl, nützlich zu sein. Diese Befriedigung hat etwas leicht Obszönes. Es ist widerwärtig, zufrieden zu sein, weil man den Abwasch gemacht hat. Sie sind ein Blödmann. Wissen Sie, dass ich Sie liebe? Schau mal, da in der Zeitschrift. Auf der letzten Seite. Da gibt es fantastische Spiele. Schau nur. Du musst den Frosch eine Minute lang anschauen. Danach schaust du zur Decke hoch. Warte, ich werde es dir sagen. Ich zähle. Jetzt schau zur Decke hoch. Du wirst ihn erscheinen sehen. Schau zur Decke hoch. Siehst du ihn? Sie sind mir nicht böse wegen gestern? Sie wissen ja, es tut mir sehr leid. Ich hoffe, Sie haben nicht zu lange gewartet. Doch, ich habe sehr lange gewartet. Aber das spielt keine Rolle. Wissen Sie, als ich kam, habe ich mich umgesehen. Draußen saß ein Typ, der mir ähnlich sah. Ich dachte, Sie hätten sich vielleicht geirrt. Sie wären mit ihm weggegangen. Nein, ich hätte mich nicht geirrt. Dann haben Sie also lange auf mich gewartet? Es ist mir unangenehm. Ich sagte doch, das spielt keine Rolle. Im Gegenteil. Es kam mir sogar ganz gelegen. Mich hat schon lange niemand mehr versetzt. Überhaupt. Das ist ein Wort, das ich fast vergessen hätte. Sie haben es aus der Vergangenheit hervorgeholt, wie andere Wörter, die man nicht mehr hört. So hört man zum Beispiel kaum noch das Wort Limonade. Niemand sagt mehr, heute Mittag habe ich eine ausgezeichnete Limonade getrunken. Darüber habe ich nachgedacht, während ich auf Sie gewartet habe. Ich dachte, wenn sie jetzt kommt, werde ich mit ihr über Limonade sprechen. Wir können genauso gut über etwas anderes reden, über Gott und die Welt, die MLF. Was ist das? Das wissen Sie nicht? Das ist die Frauenbefreiungsbewegung. Das sind Frauen, die es satt haben, ihrem Mann das Frühstück ins Bett zu bringen. Die haben einen Slogan. Wir brauchen keine Männer mehr unter unseren Daunendecken oder so ähnlich. Aber das ist ja traurig. Wenn ich jemanden liebe, bringe ich ihm gern sein Frühstück. Ich habe einen Freund, der denkt, die Frauen seien dazu geschaffen, ihm sein Frühstück zu bringen. Das hat er mal in meiner Gegenwart einer fanatischen Aktivistin des MLF erklärt und ich dachte, gleich würde ein Mord geschehen. Doch am Ende hat er dieses Mädchen verführt, indem er ihr von seiner Großmutter erzählte. Seitdem kann sie ohne ihn nicht mehr leben. Übrigens, wie heißen Sie? Ich habe Ihren Namen am Telefon nicht richtig verstanden. Ich heiße Veronika Osterwald. Das ist ein deutscher Name, aber ich bin Polin. Ich bin Anästhesiekrankenschwester im Krankenhaus Leinig. Ich wohne dort. Dann verlassen Sie das Krankenhaus also niemals? Ich hatte eine Einzimmerwohnung, aber sie war zu teuer. Und außerdem mag ich mein Zimmer. Ich bin nicht viel da. Ich mache häufig Nachtdienst. Es ist Schwarzarbeit und wird sehr schlecht bezahlt. Und wenn ich ein bisschen Geld habe, gebe ich es aus. Ich gehe aus, ich gehe in die Disco. Sie gehen nicht in die Disco? Nein, kaum. Mögen Sie das nicht? Ich weiß nicht. Warum gehen Sie in die Disco? Um zu tanzen. Ich tanze leidenschaftlich gern. Um zu trinken, unter Leuten zu sein, um nicht allein zu sein. Ich lasse mich leicht ansprechen, wie Sie bemerkt haben. Ich muss jetzt aber leider gehen. Ich habe heute Nachtdienst. Hätten Sie Lust, mal mit mir zu Abend zu essen? Ich würde gern mit Ihnen essen gehen. Wann wäre es Ihnen recht? Ich weiß nicht. Rufen Sie mich an. Rufen Sie mich Dienstag um 1 an. Dienstag? Ist aber noch lange hin. Dann rufen Sie mich vorher an. Nein, nein. Ich gehorche. Dienstag um 1. Auf Wiedersehen. Hallo Marie. Geht es Ihnen gut? Es geht so. Gleich geht's Ihnen besser. Ich habe eine gute Nachricht für Sie. Was denn? Philipp hat gerade angerufen. Philipp Despont? Ich habe seinen Nachnamen nicht genau verstanden, aber sein Vorname hat genügt. Das ist doch schön, oder? Was soll das heißen? Das soll einfach nur heißen, dass ich mich sehr für Sie freue. Hören Sie, Sie haben nichts begriffen. Also, wenn Sie wollen, dass ich meine Koffer packe, dann sagen Sie es gleich, damit ich Bescheid weiß, ja? Das kommt nicht in Frage. Es ist nichts. Machen Sie, was Sie wollen. Ich habe nicht das Recht, mich in Ihre Angelegenheiten einzumischen. Und machen Sie sich keine Sorgen um mich. Es ist alles in Ordnung. Ich umarme Sie. Sie haben nicht im geringsten verstanden, was zwischen Philipp und mir geschehen ist. Ich habe nie versucht zu verstehen. Wir hatten nichts miteinander. Ich erinnere mich nur, dass ich Sie damals in der Nacht mehrmals angerufen habe. Sie waren da, sind aber nicht rangegangen. Und ich? Wie viele Nächte habe ich auf Sie gewartet? Sie waren in jener Zeit mit Gilbert zusammen. Na gut, aber jetzt bin ich nicht mehr mit Gilbert zusammen. Ich bin mit Ihnen zusammen. Ich lebe mit Ihnen. Darf ich erfahren, was Sie vorhaben? Was gedenken Sie zu tun? Ich möchte Philipp von Zeit zu Zeit sehen. Das ist alles. Und Sie glauben, das ändert nichts? Also hören Sie. Ich liebe Sie. Ich bleibe bei Ihnen. Ich lebe mit Ihnen. Ja, und von Zeit zu Zeit ficken Sie mit ihm. Ich habe nicht mit ihm gefickt. Naja, jedenfalls behaupten Sie das. Aber Sie werden Ihre Zeit ja wohl nicht damit verbringen, sich tief in die Augen zu blicken. Ich habe keine Lust, mit ihm zu ficken. Das ist eine Lust, die man sehr schnell bekommen kann. Hören Sie, Sie kennen ihn ja gar nicht. Sie haben eine völlig falsche Vorstellung von ihm. Wie auch immer, das ändert nichts. Ich habe heute Abend übrigens etwas vor. Sie gehen mit der Krankenschwester aus? Ja, mit der Krankenschwester. Sie werden mit ihr essen gehen? Oder etwas trinken? Ich weiß es nicht. Sie schaffen es, Geld aufzutreiben, um ein Mädchen ins Restaurant auszuführen, aber für mich haben Sie kein Geld. Lassen Sie sich doch von Ihrem neuen Kerl einladen. Ich habe keinen neuen Kerl. Dann eben von Ihrem nächsten Kerl. Manchmal reden Sie wirklich Unsinn. Geben Sie mir die Flasche. Ich verstehe sehr gut, dass Sie sie verführen möchten. Aber Sie weigern sich zu begreifen, dass auch ich mich für jemanden interessieren könnte. Ich bin nicht fixiert. Schwebe nicht in den Wolken, in höheren Sphären. Ich bin mehr für das Bodenständige, das Normale, das Banale. Und Sie wissen sehr gut, ich denke nicht im Geringsten ans Ficken. Und selbst wenn ich daran denken sollte, gehören immer noch zwei dazu. Was das betrifft, mein Lieber, habe ich vollstes Vertrauen zu Ihnen. Nett von Ihnen. Ich denke, ich werde nicht allzu spät nach Hause kommen. Werden Sie da sein? Das werden Sie ja sehen. Amüsieren Sie sich gut. Diesmal sind Sie zu früh. Was haben Sie gewählt? Ein Ricard. Wollen Sie noch einen? Ja. Sie wirken müde oder schlecht gelaunt. Wenn es so ist, können wir uns ein andermal sehen. Nein, nein. Es geht schon. Und Sie? Sie haben immer Zeit? Sie haben keine Frau? Keine Geliebte? Keine Freundin? Darüber können wir später reden. Oder ein andermal, falls wir Gelegenheit dazu haben. Aber warum fragen Sie mich das? Einfach so. Und Sie? Haben Sie keine Verhältnisse? Keinen Mann? Im Augenblick habe ich niemanden. Und ist das gut? Es ist sehr gut. Ich hoffe, es bleibt so. Haben Sie gerade eine leidenschaftliche Liebesbeziehung hinter sich? Ja. Ich habe mit einem Mann zusammengelebt. Und, ist es aus? Was war das Problem? Ich habe ihn betrogen. Ich bin sehr anspruchsvoll. Ich erwarte viel zu viel von den Leuten. Ich bin immer enttäuscht. Und Sie? Sie haben auch mit jemandem zusammengelebt? Ja. Und das hat ebenfalls nicht geklappt. Das hing vom jeweiligen Tag ab. Warum? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe Tag und Nacht durcheinander gebracht. Wissen Sie, wie schön die Leute nachts sind? Es ist wie Paris. Paris ist wunderschön nachts. Ich hatte die Welt zweigeteilt. Ich hatte mich in die Menschen der Nacht verliebt. Ich verbrachte meine Zeit damit zu trinken, zu spielen, zu rauchen, zu lieben. Ich hatte Geld, etwas Geld. Und wenn ich Geld habe, tue ich nichts mehr. Ich hasse diese Haltung der Leute, die immer mehr haben wollen. Morgens trank ich mein letztes Glas am Tresen der Cafés mit den Leuten, die gerade aufgestanden waren, sich gewaschen hatten und mit abgestumpften Gesichtern zur Arbeit gingen. Und ich ging nach Hause. Sie aber stand auf, um arbeiten zu gehen. Abends weckte sie mich, wenn sie zurückkam. Im Winter habe ich das Tageslicht nicht mehr gesehen. Allmählich hat sie mein Leben nicht mehr verstanden. Und ich habe ihres nicht mehr verstanden. Sie war schön wie der Tag. Doch ich liebte die Frauen, die schön wie die Nacht waren. Und dann hatte ich kein Geld mehr. Also ist sie gegangen. Das ist alles. Nicht gerade berauschend. Ich weiß nicht. Wollen Sie hierbleiben? Das ist mir egal. Haben Sie keinen Hunger? Nein. Ich auch nicht. Aber wir könnten den Ort wechseln. Dieser Lärm. Man kommt sich vor wie in einem Hühnerhof. Wenn ich schlechte Laune habe, komme ich hierher. Ich mag diesen Ort. Gewöhnlich gibt es hier nur Leute auf der Durchreise. Es ist wie in einem Film von Murnau. In den Filmen von Murnau gibt es immer den Wechsel von Stadt und Land, von Tag und Nacht. Hier gibt es das alles. Rechts die Züge, das Land. Links die Stadt. Man sieht die Stadt, die Straßen. Hier hat man das Gefühl, es gibt kein Gramm Erde, nur Stein, Beton, Autos. Entschuldigen Sie, aber ich habe das Gefühl, ich langweile Sie zu Tode. Aber haben Sie mich denn nicht angesehen? Ja, und ich finde Sie sehr schön. Habe ich das Gesicht von jemandem, der sich langweilt? Nein, aber die Frauen sind derart verlogen. Und Sie? Wer sind Sie? Wie leben Sie? Ich bin eher ein Freund der Langeweile. Die Langeweile, die Bedeutungslosigkeit, das entspricht mir sehr. Von Zeit zu Zeit bin ich aber auch glücklich. Jetzt zum Beispiel, weil ich hier mit Ihnen sitze. Auch wenn ich mir Geld leihen musste, um kommen zu können. Aber das ist doch verrückt, herzukommen, wenn Sie kein Geld haben. Kein Geld zu haben, ist kein hinreichender Grund, um schlecht zu essen. Ist es gut, was Sie essen? Etwas zäh vielleicht? Es geht. Und dieser Wein? Was ist das für einer? Ist recht gut. Er ist nicht schlecht. Erzählen Sie mir von sich. Erzählen Sie mir, was machen Sie in Ihrem Zimmer, wenn Sie Ihre Arbeit beendet haben? Ich schaue lustlos fern, auf meinem großen Bett sitzend. Oder ich gehe in Bars, in Diskos. Ich trinke. Es hat aber keine Bedeutung. Und wenn ich einem Kerl begegne, dann gehe ich mit ihm. Ich habe kein Problem damit, ich kann mit jedem ficken. Wie lange dauern diese Abenteuer? Eine Stunde? Eine Nacht? Länger? Eine Stunde. Eine Nacht. Manchen gefalle ich überhaupt nicht. Ich habe hübsche Brüste. Mein Hals und meine Schultern sind sehr zart. Und Püppchen mit mageren Schenkeln mag ich gar nicht. Sie? Machen Sie doch nicht so ein Gesicht. Das Leben ist schön. Das Leben ist wunderbar. Sehen Sie das nicht? Schauen Sie sich nur diesen schrecklichen Himmel an. Zwei Scotch, bitte. Und eine Cola. Sie haben keine Vorstellung, was für Arschlöcher die Assistenzärzte sind. Sie sprechen nur über ihren Chef. Über die Mädchen, die sie gefickt haben. Die Mädchen, die sie ficken werden. Ihren Sportwagen, über ihr Motorrad. Und ich, als ich jung und unerfahren war, habe ich mit diesen Arschlöchern gefickt. Ich habe mit so vielen Ärzten gefickt, wie ich konnte. Ich trinke Whisky immer mit Cola. Einmal, ich war im OP, sagt ein Assistenzarzt zu mir: Veronika, begleiten Sie mich, wir müssen einen Patienten entkleiden. Im Aufzug, ich hatte nicht aufgepasst, merkte ich, dass er ganz was anderes will. Er wollte mich einfach nur ficken. Also habe ich mitgespielt, meinen Tampon rausgezogen, mit ihm gefickt und bin dann wieder in den OP zurück. Später wollte er nochmal. Aber da habe ich ihm gesagt, nein, einmal reicht. Ich bin seit meiner Kindheit nicht mehr im Krankenhaus gewesen. Ich habe aber in Erinnerung, dass die Krankenschwestern streng und gefühllos sind. Dass ihnen das Leiden, das Elend der Welt vollkommen egal ist. Und das hat mir immer sehr gefallen, diese Härte. Genau so ist es. Wie sind Sie denn zu Ihren Kranken? Haben Sie einen weißen Kittel? Ja, und auch einen Schleier. Wie eine Nonne. Ich würde Sie sehr gerne in dieser Kleidung sehen. Das ist ganz einfach. Haben Sie nicht etwas, das operiert werden muss? Eine Lunge. Wissen Sie, eine Lunge ist etwas sehr Hübsches. Sie ist ganz rosig. Eine Lunge? Nein. Aber ich hatte einen Freund, der eine fantastische Idee hatte. Er wollte sich die rechte Hand amputieren lassen. Ganz ernsthaft. Einen Chirurgen aufsuchen. Fragen, wie viel verlangen Sie dafür? Und sie dann durch eine Hand aus Porzellan ersetzen. Seine echte Hand wollte er bei sich zu Hause in einem Zimmer, mitten im Zimmer, ohne irgendetwas anderes, in einem Formalinbad ausstellen mit einem Schild: meine Hand 1940, 1972. Und die Leute sollten kommen und sie sich ansehen wie eine Ausstellung. Das ist lustig. Ja, ja. Aber glauben Sie, dass ein Chirurg dazu bereit wäre? Nein, wohl eher nicht. Gehen wir? Sie wollen nicht noch etwas trinken? Nein, gehen wir. Darf ich Sie in den nächsten Tagen anrufen? Wenn Sie wollen. Ich will aber noch nicht nach Hause. Ich habe Lust, ein Stück zu gehen. Ich würde gerne die ganze Nacht mit Ihnen herumlaufen. Ich habe Lust, ans Wasser zu gehen. Sie meinen, zur Seine? Ans Wasser. Sehen wir uns bald wieder? Es wird nicht so einfach sein. Im Augenblick mache ich viele Nachtdienste, brauche Geld. Um zu trinken? Um zu trinken, um mir Kleider zu kaufen. Um schön zu sein. Ich fände es schön, wenn Sie es anders sagen würden. Um zu trinken, um mir Kleider zu kaufen, um schön zu sein. Denn wissen Sie, mein Lieber, ich bin verliebt. Ich bin oft verliebt. Ich verliebe mich sehr schnell. Und dann vergesse ich ihn genauso schnell. Die Leute haben keine Bedeutung. Ich liebe jemanden einen Monat, zwei Monate, drei Monate. Und dann liebe ich ihn nicht mehr. Wenn man sich mit jemandem wohlfühlt, ist es gut. Danach ist es vorbei. Rufen Sie mich ruhig an, wenn Sie wollen. Sie ebenfalls. Haben Sie meine Nummer? Ja. War es schön? Sind Sie essen gegangen? Ja. Sie waren beim Chinesen? Beim Chinesen am Pateo? Ja. Also ist es gut gelaufen. Ja, aber das reicht jetzt. Wenn Sie Streit suchen, der unserer nicht würdig ist, dann bin ich sofort weg. Ich pfeife auf die Würde. Ich verachte die Leute, die in aller Stille leiden. Und außerdem riechen Sie nach dem Parfum Bondi. Ich hasse dieses Parfum. Es haftet an Ihnen. Rühren Sie mich nicht an. Gehen Sie sich waschen. Sie machen sich lächerlich. Ich pfeife drauf, mich lächerlich zu machen. Ich bin den ganzen Abend durch die Straßen gelaufen, in der Hoffnung, Sie zu treffen. Wenn ich Sie gesehen hätte, hätte ich Ihnen gesagt, ich liebe Sie. Ich hätte es Ihnen vor diesem Mädchen gesagt. Vor allem, ganz gleich wo. Ich hätte Ihnen gesagt, machen Sie nicht so einen Zirkus. Sie werden uns noch auseinanderbringen. Und ich hatte mir vorgestellt, dass Sie sie stehen lassen und wir gemeinsam nach Hause gehen. Gut, ich werde mich waschen. Dieses Mädchen gefällt mir so sehr. Und sie sagt schwindelerregende Dinge. Im Restaurant hat sie etwas gemacht, das mir sehr gefällt bei einer Frau. Sie hat die teuersten Gerichte bestellt. Sie hat die Preise gewählt, nicht die Gerichte. Ich habe nicht versucht, sie zum Trinken zu animieren. Sie hat von sich aus getrunken. Und im Gegensatz zu den meisten Leuten, die, wenn sie trinken, immer menschlicher werden, wurde sie immer mechanischer, kälter, wie eine Maschine. Man sieht nur Elizabeth Wiener. Sie wollte ins Kino gehen und... In gynäkologischer Position beim Ficken. Sie hat sich die Fotos angeschaut und gesagt... Man sieht nur Elizabeth Wiener. Wie eine Maschine. In gynäkologischer Position beim Ficken. Sie hat immer Ficken gesagt. Nicht Liebe machen. Sie hat gesagt... Man operiert inoperable Patienten. Neulich habe ich bei einer Operation 20 Liter Blut gegeben. Der Chirurg hatte Murks gemacht. Der Typ ist gestorben. Aber stellen Sie sich das mal vor, 20 Liter Blut, das ist enorm. Ich glaube, vor 68, vor der Revolution waren die Wunderlichkeiten, die Originalitäten aufschlussreich. Heute ist es das Gegenteil. Und ich glaube irgendwie, das ist besser so. Sie hat nicht einmal irgendwelche besonderen Kennzeichen. Sie gleicht vielmehr einem reinen Produkt oder einem Spiegel, in dem man klar und deutlich die Realität unserer Epoche lesen kann. Als würde sich der Vorschlag Cocteaus verwirklichen und die Spiegel endlich mehr spiegeln. Während sich die anderen, alle diejenigen, die sich bemühen, eine Persönlichkeit zu haben, sich zu unterscheiden, sich in den Vordergrund zu stellen oder ins Abseits, alle zusammen plötzlich von dieser Realität, vom Zeitgeist entfernt haben. Wie fortgerissen vom selben Windstoß. Ich habe sie gefragt, was sie im Mai 68 gemacht hat. Sie antwortete, ich nahm Ubao-Bäder. Und sie hat diesen Satz zugedeckt, indem sie hinzufügte, der Schaum ging mir bis hierher. Und dann diesen Satz unter anderen, wiederum begrabenen, Sätzen begraben. Veronika hat schon zweimal angerufen. Hatten Sie ihr die Nummer gegeben? Was hat sie gesagt? Nichts. Sie hat nach Ihnen gefragt. Sie hat Ihren Namen nicht sagen wollen. Woher wissen Sie denn, dass sie es war? Wer soll es sonst gewesen sein? Und damit Sie es wissen, der Klang Ihrer Stimme gefällt mir überhaupt nicht. Ah, Sie sind eifersüchtig. Nur weiter so, ich finde es wunderbar, wenn Sie eifersüchtig sind. Nein, ich finde nur, Sie haben schon lange nicht mehr so nett mit mir gesprochen. Vielleicht spreche ich so mit Ihnen, aber Sie hören es nicht. Ich habe es Ihnen ja gesagt. Ich liebe Sie, weil Sie die einzige Frau sind, die mich zum Lachen bringt. Ich? Ja, ich liebe Sie, weil Sie mich zum Lachen bringen. Dann lachen Sie. Lachen Sie. Was werden Sie mit ihr machen? Ich weiß nicht. Woher soll ich das wissen? Nichts. Alles. Was wollen Sie? Dass ich nicht hingehe? Oder dass ich zu ihr sage, wir dürfen uns nicht mehr sehen, das bringt zu viele Probleme, was soll ich tun? Hierbleiben? Fernsehen? Radio hören? Warten, dass das Telefon klingelt? Die Zeitansage anrufen, um eine menschliche Stimme zu hören? Was werden Sie mit ihr machen? Ein armes, durchschnittliches, junges Mädchen will mich sehen, also ich freue mich darüber und ich werde nicht darauf verzichten, was auch immer passiert. Und Sie wissen, dass ich dabei nicht an Sex denke. Es wird aber trotzdem dazu kommen. Und wenn schon? Ja, aber es tut weh. Ich habe Jean-Noël getroffen. Er hat mir erzählt, er hätte einen schrecklichen Tag gehabt. Um sich zu beruhigen, hat er sich die Aufnahme der schönen Helena von Offenbach gekauft. Auf dem Weg nach Hause traf er ein Mädchen, das er flüchtig kennt und das sehr neugierig ist. Er sagte sich, da sie neugierig ist, wird sie mich fragen, was hast du da unter dem Arm? Und er hätte geantwortet, das ist die schöne Helena. Willst du sie nicht bei mir hören? Doch sie hat ihn nichts gefragt. Also hat er zu ihr gesagt, weißt du, was ich da unter dem Arm habe? Sie daraufhin, nein, das ist mir auch egal. Er, ich werde es dir trotzdem sagen. Es ist die schöne Helena von Offenbach. Willst du sie nicht bei mir hören? Und sie? Nein, ich hab's eilig. Guten Abend. Geht es Ihnen gut? Was für eine komische Frage. Vielleicht wollen Sie mich nicht sehen. Wenn Sie mich aufdringlich finden, wenn ich Sie langweile, schicken Sie mich zum Teufel. Es wäre nicht das erste Mal. Nein, das ist es nicht. Ich will Sie sehen, aber es ist nicht so leicht. Ich habe kein Geld und ich glaube, ich kann ohne Geld nicht leben. Aber das spielt doch keine Rolle. Wenn man sich mit den Leuten wohlfühlt. Man kann in einem Café sitzen, sich unterhalten oder schweigen. Nein, das glaube ich nicht. Das ist nicht sehr seriös. Ich will mit Ihnen zusammen sein, aber ich will mich dabei nicht schlecht fühlen. Das alles ist auch so schon ziemlich schwierig. Deswegen hätte ich einen Vorschlag. Wollen Sie mit mir kommen? Zu der Frau, bei der ich wohne und die Sie vielleicht kennen, denn ich glaube, das Kleid, das Sie tragen, ist aus Ihrem Geschäft. Außerdem kocht sie sehr gut. Es gibt Wein, Whisky und sogar Cola. Musik und Fernsehen. Wir könnten sogar ganz brav Fernsehen. Das ist doch gut, oder nicht? Und wenn Sie etwas stört, steht es Ihnen frei zu gehen. Wollen Sie mitkommen? Ich bin so wütend. Ja, ich weiß. Das mit Marie war keine gute Idee. Ich mache oft ganz schönen Blödsinn. Es tut mir leid. Ich werde Sie nach Hause fahren und wenn Sie mich in den nächsten Tagen anrufen möchten, würde mich das sehr freuen. Wo wollen Sie denn hin? Ganz egal. Wollen Sie nicht mit mir in eine Disco gehen? Nein, aber ich fahre Sie hin, wenn Sie wollen. Sie wollen nicht mitkommen? Nein, sowas langweilt mich. Und ich habe kein Geld. Aber ich? Ja, aber ich habe keine Lust. Dann fahren Sie mit mir ins Wasser. Wenn Sie das wollen. Ich mag Ihre Augen. Sehr. Ihren Mund. Und Ihr Lächeln. Ich lache nie. Sie haben ein sehr schönes Lächeln. Begehren Sie mich nicht? Ich weiß nicht. Aber vorhin hätten Sie mich gern gefickt. Da bin ich nicht sicher. Seit ich Ihnen begegnet bin, habe ich mir erotische Situationen mit Ihnen vorgestellt. Ich weiß nicht, aber ich habe das Gefühl, dass Sie nicht schlecht im Bett sind. Das hängt vom Tag, von vielem ab. Sie wollen mich nicht ficken. Hier? Warum nicht? Nein, nein, wir werden beobachtet. Beobachtet? Haben Sie nicht gesehen? Da draußen treiben sich Leute rum. Sie warten darauf, dass wir miteinander schlafen. Ich sehe niemanden. Was sind das für Leute? Diebe, Homosexuelle, Bullen, vielleicht alles zusammen. Und das stört Sie? Sie werden mich für sehr konventionell halten, aber das stört mich gewaltig. Was ist mit meinen Brüsten? Gefallen sie Ihnen nicht? Doch. Ich fahre Sie jetzt nach Hause. Sie haben Sie also woanders gefickt? Nein. Tut mir leid, Sie enttäuschen zu müssen. 3 Stunden, um Sie nach Hause zu fahren? Das ist nicht schlecht. Wissen Sie, sie gefällt mir überhaupt nicht. Ich mag Ihre Stimme nicht. Ich mag Ihr Gesicht nicht. Ich mag Ihre Haut nicht. Ich mag Ihren fetten Arsch nicht. Wie finden Sie Ihre Brüste? Sehr schön. Aber das ist auch das Einzige. Wenn sie Ihnen so gut gefällt, dann ficken Sie sie doch. Ficken Sie sie, während ich in London bin. Sie können die Wohnung benutzen. Sie erlauben mir, mit ihr herzukommen? Machen Sie, was Sie wollen. Ich fahre nach London, um Einkäufe zu machen. Für die Boutique. Ach, übrigens, wenn Sie nach London fahren, könnten Sie nicht nach einem Flanellanzug für mich schauen? Ich hätte gern einen braunen oder blau mit weißen Streifen. Bei Flanellanzügen kann man nicht viel falsch machen. Es ist nur eine Frage des Preises. Und wenn Sie mir das Geld vorstrecken könnten, ich gebe es Ihnen wieder, sobald ich kann. Hallo? Ja? Alexandre? Habe ich Sie geweckt? Ja. Tut mir leid, ich rufe dann später wieder an. Nein, da Sie mich schon geweckt haben, reden Sie. Ich wollte Ihnen sagen, dass ich Sie gerne sehen würde. Ja, wo? Wann? Sie sind mir nicht böse wegen gestern? Ich habe eine Menge Blödsinn geredet. Sie haben Blödsinn geredet? Ich erinnere mich nicht. Sie erinnern sich nicht. Umso besser. Kann ich Sie sehen? Ja. Wann passt es Ihnen? 7 kann ich im Floor sein. Wissen Sie, ich glaube, Sie fangen an, mir nicht mehr aus dem Kopf zu gehen. Ich hoffe, das ist Ihnen nicht zu unangenehm. Ich werde in 2 oder 3 Tagen zurück sein. Machen Sie keine Dummheiten. Ich denke an Sie. Love. Marie, gießen Sie die Pflanzen in der Küche. Was wollen Sie machen? Hier bleiben? Ans Wasser gehen? Bei mir Musik hören? Mit Ihrer alten Geliebten. Wie geht es ihr? Gut, denke ich. Sie ist in London. Gehen wir zu Ihnen. Ich habe Lust auf Musik. Bitte hören Sie auf, Sie werden noch meinen Tampon hineindrücken. Scheiße, jetzt ist es passiert. Das ist Ihre Schuld. Sie hätten es ja bloß herauszunehmen brauchen. Kann man denn keine Nacht in Frieden verbringen, ohne zu ficken? Ich sagte Ihnen doch, dass ich nicht ficken will. Versuchen Sie jetzt wenigstens, es wieder rauszuholen. Das kann ich nicht. Sie sind wirklich zu blöd. Sie haben wunderschöne Venen. Ich würde Ihnen gern Spritzen geben. Wie mögen Sie es eigentlich? sanft oder brutal. Das ist mir egal. Dann sagen Sie mir es bitte. Einmal hat ein Mädchen zu mir gesagt, ah, so mag ich es nicht, Sie sind zu brutal, seien Sie sanfter. Also sagen Sie mir, wie Sie es möchten. Zärtlich oder wild? Das ist mir egal. Ich mag beides. Wissen Sie, der alte Liebhaber, mit dem ich damals zusammenlebte, der liebte Joghurt. Und ich hatte deshalb so mindestens 30 gekauft. Ich hatte mir gesagt, oh lala, das wird geil sein, wenn er den Kühlschrank öffnet. Als er es dann tat, da sagte er zu mir, aber Veronika, das ist doch nicht normal, all diese Joghurts. Dabei hatte ich gedacht, er würde sich wahnsinnig freuen. Gefallen am Leben mit ihm hat mir, dass wir die ganze Zeit gefickt haben. Ganz einfach, wie eine Rose, die man eines Tages pflückt, ohne Grund, haben sie mein niedergeschlagenes Herz genommen. Als sie vorbeigingen an meinem Haus, mein Herz, eine Herbstblume, ohne zu wissen, warum und wie, haben sie es genommen und ich gebe es ihnen. Ganz einfach. Sie sollten die Laken wechseln. Sie sind schmutzig, sie sind voller Blut. Nein, ich werde sie nicht wechseln. Das könnte Verdacht erwecken. Diese Geschichte muss ich Ihnen unbedingt noch erzählen. Eines Tages im Mai 68. Es waren viele Leute da und alle weinten. Ein ganzes Café weinte. Das war wunderschön. Es war eine Tränengasbombe geworfen worden. Wenn ich nicht regelmäßig jeden Morgen hingegangen wäre, hätte ich von all dem nichts mitbekommen. Marie ist zurückgekommen, glaube ich. Das wussten Sie nicht? Nein, heute, morgen. So genau wusste ich das nicht. Sie wird bemerken, dass ich da war. Das weiß sie bereits. Wann sind Sie denn angekommen? Um 11. Ich bin in die Kupol gegangen, in der Hoffnung, Sie zu treffen. Das ist nett, aber ich bin kein Hellseher. Ich sehe, dass Sie sich nicht gelangweilt haben. Die ganze Wohnung riecht nach Ihrem Parfum. Sie haben gefeiert. Diese Gläser, diese Flaschen. Und sie hat hier geschlafen. Ich konnte sie schließlich nicht vor die Tür setzen. Man kann sich aus dem Staub machen, das ist leicht, aber die Leute mitten in der Nacht rausschmeißen... Und dabei habe ich die ganze Zeit an Sie gedacht. Sie werden mir nicht glauben, ich auch. Scheiße. Während Sie ein anderes Mädchen gefickt haben. Wissen Sie, ich leide wegen Ihnen. Und Ihnen ist das ganz egal. Nun küssen Sie mich doch endlich. Das können Sie besser. Sie sehen, alles ist einfach. Das alte Lied. Das Kind, das seinen ganzen Charme spielen lässt. Das Dramatische liegt mir auch ganz gut. Ich glaube, wir müssen die Laken wechseln. Dann wechseln Sie sie doch. Sie wollen mir nicht helfen? Machen Sie das mal schön selbst. Ah, ich sehe, Sie haben einen Aschenbecher umgeworfen. Während Ihrer Ausschweifungen. Unsere Ausschweifungen? Übertreiben Sie nicht. Unsere Ausschweifungen. Selbst die Kissen riechen nach ihr. Ich werde im anderen Zimmer schlafen. Allein? Wie es Ihnen beliebt. Ich habe einmal ein Mädchen gekannt, das einen Kerl getötet hat. Sie sind in ein Hotel gegangen. Sie haben miteinander gevögelt. Sie hat gewartet, bis er eingeschlafen war. Sie hat ihm eine Kugel ins Herz geschossen. Dann hat sie sich in den Mund geschossen. Sie war Krankenschwester, wie Sie. Ich glaube, Frankreichs Straßen sind voller Mörder. Keine potenziellen, sondern ganz reale Mörder. Und die Polizei? Die Justiz? Die Gefängnisse? Wozu sind die Nütze? Da kann man doch gleich die Tore aller Gefängnisse öffnen. Alle Verbrecher würden hinausspazieren, würden sich in die Straßen ergießen wie die Ratten, sie würden den Boulevard Raspail hinuntergehen, sie würden hierher kommen, sie würden sich hinsetzen. Wie schrecklich, hören Sie auf! Sie würden überall hinkommen. Auch zu Ihnen. Warum zu mir? Warum nicht zu Ihnen? Ich? Nun, ich habe das Glück, kein Zuhause zu haben. Da hinten in der Ecke sitzt übrigens Sartre. Er bechert ganz schön. Schauen Sie sich seinen Tisch an. Sie irren sich. Er hat doch nur eine halbe Flasche vor sich stehen. Ja, ja, er ist sehr schlau. Er bestellt immer nur eine halbe Flasche, um nicht aufzufallen. Aber er bestellt sehr viele. Er geht immer torkelnd hinaus und muss sich dabei gegen die Wand stützen. Sie werden das sehen. Neulich hatte ich gute Lust, ihm zu sagen, schämen Sie sich nicht, so zu trinken, Sie mit Ihrem Nobelpreis? Er ist Maoist, weil der Osten rot ist, wie der Wein. Darf ich mich setzen? Vielleicht möchten Sie ja lieber allein sein. Vielleicht erwarten Sie ja jemanden. Sie könnten hier vielleicht einem Typen begegnen, der Ihnen gefällt. Dunkelhaarig, kraushaarig, braun gebrannt. Ich glaube, das ist Ihr Typ. Möglicherweise schlafen Sie dann auch mit ihm, denn ich glaube nicht, dass Sie sich verlieben können. Sie sind sich Ihrer sehr sicher. Na nein, überhaupt nicht. Sprechen Sie oft Mädchen an? Ich spreche nie eines an. Aber bei Ihnen hatte ich keine Wahl. Wenn es nicht indiskret ist, was haben Sie gedacht? Ich war sehr überrascht, als Sie neben mir hergingen. Und ich fand, dass Sie weniger gut aussahen, als ich dachte. Ich habe auch nicht geglaubt, dass Sie mich anrufen würden. Und ich habe nicht verstanden, warum Sie nicht mit mir schlafen wollten. Ich sagte mir, er ist vielleicht krank, impotent. Ich habe aber festgestellt, dass Sie es nicht sind. Hat es Sie geärgert, dass ich nicht versucht habe, mit Ihnen zu schlafen? Wie sollte ein Mädchen, auf das die Typen sich nach 5 Minuten stürzen, nicht verwirrt sein, wenn jemand, der nett ist, nicht versucht, sie zu ficken? Erlauben Sie mir, dass ich Ihnen etwas erzähle? Ja. Ich habe Ihnen doch von dieser Frau erzählt, mit der ich ein paar Jahre verbracht habe. Ihre alte Scheißliebe. Meine alte Scheißliebe. Sie haben recht. Ich hatte gerade noch mit ihr gesprochen. Wir waren gerade auseinandergegangen. Und ich hatte gerade den Entschluss gefasst, mich in das erste Mädchen zu verlieben, das ich sehen würde. Sie sind dieses erste Mädchen gewesen. Soll ich fortfahren? Ja. Ich glaube nicht an den Zufall. Ohne Gilbert wäre ich Ihnen nicht begegnet. Sie geht. Und da sehe ich Sie. Ich denke, die Zeit, die vergeht. Das Leben. Sie schaffen es sehr gut, die Menschen zusammenzubringen oder zu trennen. Ich tue daher gar nichts. Ich überlasse es der Zeit. Ich habe nie die Leute verstanden, die andere verlassen. Ich habe nie jemanden verlassen. Deswegen verlässt man mich dauernd. Was die letzten Monate mit Gilbert betrifft, so erinnere ich mich nur an gewisse Anzeichen. Whiskyflaschen, die sich im Flur türmten. Die Wände waren mit Blut bespritzt, weil wir uns die Fressen einschlugen. Einmal habe ich sehr heftig zugeschlagen und ihr irgendetwas gebrochen. Sie hat sich zusammenflicken lassen. Als ich das letzte Mal mit ihr geschlafen habe, sah sie aus wie Frankensteins Monster. Ich versuchte zu fliehen. Ich ging zu Marie. Aber ich hatte Albträume. Kam mitten in der Nacht zurück. Und alles fing wieder von vorne an. Bis sie mir gesagt hat, dass sie schwanger sei. Das hat mich wütend gemacht. Sie hat zu weinen angefangen. Ich bin gegangen. Was danach passiert ist, weiß ich nicht mehr. Ich habe ein paar Tage gebraucht, um zu begreifen. Ich war mit einem Mal sehr glücklich. Ich wollte mit ihr leben. was ich schon seit langem nicht mehr tat. Ich wollte arbeiten, wollte dieses Kind haben. Ich bin zu ihr geeilt, es war niemand da. Hab sie überall gesucht. Sie war verschwunden. Schließlich erfuhr ich, was los war. Sie wollte mich nicht mehr sehen. Sie sagte, sie liebe mich nicht mehr. Mir wäre lieber gewesen, sie wäre gestorben oder hätte sich umgebracht. Etwas später erfuhr ich, dass sie abgetrieben hatte und mit dem Typen zusammenlebte, der die Abtreibung vorgenommen oder ihr dabei geholfen hatte. Ich weiß es nicht, aber es ist auch egal. Ich habe versucht, nicht zu leiden oder so kurz wie möglich zu leiden, denn ich wusste, dass ich eines Tages nicht mehr leiden würde. Aber wenn die Erde unter unseren Füßen bebt, wenn die Liebe, der Erfolg, die Revolution ihren Sinn verloren haben... Ich habe Lust, mit ihnen zu ficken. Und warum soll ich es dann nicht sagen? Sagen die Frauen sowas normalerweise nicht? Ich liebe sie und ich habe Lust, mit ihnen zu ficken. Warum sollen die Frauen das nicht sagen dürfen? Ich weiß nicht. Dürfen sie den Männern mit auf ihr Zimmer nehmen? Nein. Aber alle Mädchen tun es. Dann könnten wir ja zu ihnen gehen. Allerdings nicht heute. Sie werden mein Zimmer nicht betreten. Respektieren Sie etwa doch die Vorschriften? Nein, ich habe schon eine Menge Kerle mitgenommen. Aber ich will nicht, dass der Mann, den ich liebe, sieht, wie schäbig ich lebe. Tja, also wissen Sie, normalerweise richte ich es so ein, dass die Frauen, die ich kenne, eine Wohnung haben, weil ich keine habe. Und ich schlafe nur mit Frauen, die eine Wohnung haben. Wenn Sie jetzt keine Zeit haben, können wir uns später treffen. Ich kann versuchen, um Mitternacht im Flur zu sein. Das ändert aber nichts am Problem. Wo gehen wir dann hin? Ich mag Hotels nicht. Warum? Hotels sind doch etwas Gutes. Nein, die sind überhaupt nicht gut. Außerdem habe ich große Lust, zu Ihnen zu gehen. Ich werde um Mitternacht im Flur sein. Ich kann Ihnen einen Kaffee machen. Einen Nescafé. Haben Sie nichts anderes? Wasser. Nein, dann machen Sie mir einen Nescafé. Was haben Sie heute Nachmittag gemacht? Ich bin ficken gegangen. Oder habe mich ficken lassen, wenn Ihnen das lieber ist. Das dachte ich mir. Ihre Schminke ist zerlaufen. Ich habe einen alten Liebhaber angerufen. Einen Assistenzarzt, der Bereitschaftsdienst im Hôpital Necker hatte. Möchten Sie ihn schwach oder stark? Stark. Ich habe kein Problem damit, meine alten Liebhaber wieder zu aktivieren, wenn ich Lust dazu habe. Dabei ficke ich eigentlich nicht mehr gern mit ihm. Sie hätten ja nicht müssen. Sie hatten mich genervt. Sie haben mich schrecklich gedemütigt. In Wirklichkeit glaube ich, dass ich es einzig und allein ihretwegen getan habe. Sie brauchten doch nur ein paar Stunden rumzubringen. Sie hätten friedlich zu Hause bleiben und fernsehen können. Ich wollte aber gefickt werden. Ich wollte einen Schwanz. Es ist schön beim Einschlafen, einen Schwanz an seinem Arsch zu spüren. Selbst wenn er schlaff ist. Aber Sie sind eifersüchtig. Das ärgert Sie nicht, wahr? Ich weiß nicht. Nein. Ich glaube eher, es erregt mich. Ein Stück Zucker oder zwei? Eines bitte. Ich mag Ihr Zimmer. Es riecht nach Krankenhaus. Mein Zimmer riecht nach Krankenhaus. Wie schrecklich. Ich sehe furchtbar aus. Ja. Finden Sie? Ja, aber Sie haben eine Art, furchtbar auszusehen, die Ihnen sehr gut steht. Kommen Sie schon zu mir. Und? Was haben Sie mit Ihrem alten Liebhaber gemacht? Das mag ich nicht erzählen. Außerdem ging es sehr schnell. Er war also geil. Ich mache ihn immer geil. Er kriegt einen Steifen, sobald er mich sieht. Haben Sie ein Bett gefunden? Haben Sie einen Kranken rausgeschmissen? Wie haben Sie es gemacht? In seinem Büro steht ein Sofa. Er hat zu mir gesagt, zieh dich aus. Mach mir, was ich so mag. Und was ist das? Hören Sie auf, ich mag das nicht erzählen. Dann machen Sie es mir doch auch einfach so. Nein, das ist zu anstrengend. Also wenn Sie partout nicht wollen, dann gehe ich eben. Nein, bleiben Sie. Ich mache es Ihnen, aber nur, wenn Sie es erraten. Womit haben Sie es gemacht? Sagen Sie heiß, kalt. Helfen Sie mir. Heiß? Kalt? Wenn ich nicht völlig betrunken bin, bin ich super schamhaft. Würden Sie bitte das Licht ausmachen? Doc. Neulich haben Sie sich sehr schnell ausgezogen. Während Sie nicht hingeguckt haben. Das ist meine Technik. Das mache ich immer so. Alexandre? Alexandre? Ich muss zur Arbeit. Sie können weiterschlafen, wenn Sie wollen. Haben wir noch Zeit, miteinander zu schlafen? Nein, ich muss in den OP. Wen werden Sie heute töten? Hier haben Sie einen Schlüssel. Sie können ihn behalten. Ich habe ein Geschenk für Sie. Ein Halstuch. Ich habe es für Sie zur Seite gelegt. Ich glaube, es wird Ihnen wunderbar stehen. Oh, ich finde, es steht Ihnen gut. Was meinen Sie? Ja? Ja? Alexandra, es ist Veronika. Hallo? Ich bin's, Veronika. Störe ich Sie? Ja, ich habe geschlafen. Entschuldigen Sie. Nein, nein. Das macht nichts. Was ist los? Ich würde Sie gern sehen. Was ist das für ein Lärm im Hintergrund? Ich bin im Bilbouquet. Wollen Sie nicht herkommen? Nein, ich bin müde. Ich rufe Sie morgen an. Sie wollen wirklich nicht kommen? Nein, nein. Ich rufe Sie morgen an. Was wollte sie? Dass ich zu ihr komme. Sie ist in einer Disco. Sie ist betrunken. Sie ist ein bisschen neben der Spur, finden Sie nicht? Aber das ist doch offensichtlich. Sind Sie blind oder was? Ich dachte immer, die Leute, die arbeiten, seien ausgeglichener als die anderen. Oder sie würden zumindest so tun. Selbst wenn sie eine Scheißarbeit machen. Selbst wenn sie schlecht bezahlt werden. Aber irgendwie gefällt es mir auch, dass dieses Mädchen sich so benimmt, sich volllaufen lässt, mitten in der Nacht anruft. Denn wenn die Leute, die arbeiten, ebenfalls auszuflippen beginnen, werden vielleicht interessante Dinge geschehen. Früher habe ich mich gefragt, warum arbeiten sie immer weiter? Warum schnüren sie nicht ihr Bündel? Warum gehen sie nicht einfach mal fort? Anderswohin? Nirgendwohin? Hallo? Kann ich Alexandre sprechen? Er schläft. Kannst du ihn wecken? Hör zu, Veronika, du weißt doch, wenn er schläft, sollte man ihn nicht wecken. Dann komme ich zu euch. Veronika, wir würden gern auch mal ein bisschen allein sein. Deine Adresse ist doch 234, oder? Ja. Dann bin ich gleich da. Sie hätten standhaft bleiben müssen. Hören Sie, mein Freund, das ist Ihre Sache. Außerdem ist sie dermaßen betrunken. Wie spät ist es denn? 4 Uhr. Ihre Liebschaften fangen an, mir auf die Nerven zu gehen. Nein, nein, das ist schon gut so. Ich mag die Leute, die nicht tun, was man ihnen sagt. Man sagt ihnen, komm nicht, und sie kommen. Man sagt ihnen, gehen sie, sie bleiben. Wie die Besoffenen, die man in den Bistros abweist. Man setzt sie vor die Tür, sie kommen zurück. Ich hasse die Würde. Sie ist nicht allein. Ach, wenn sie jemanden mitgebracht hat, schmeißen sie ihn raus. Sie braucht Geld fürs Taxi und der Typ betatscht ihren Hintern. In meinen Taschen muss etwas Geld sein. Gibt es hier nichts zu trinken? Mein Liebling, ich glaube, du hast genug getrunken. Mein Liebling, ich glaube, du hast genug getrunken. Mein Liebling. Störe ich euch etwa? Wart vielleicht gerade beim Ficken. Alter Scheiß, Alexandre. Alte Drecksmarie. Mit deinen dicken Titten. Ach du. Du bist die sanfte, zarte, reine Veronika. Rein, ich? Ich bin vollkommen verdorben. Achte nicht auf das, was ich sage. Kann ich mich zu euch ins Bett legen? Wisst ihr, was mir Spaß machen würde? Wenn ihr jetzt beide ficken würdet. Wenn du mit Alexandre ficken willst? Ich will nicht ficken. Was glaubt ihr eigentlich? Ich scheiß drauf. Ich hab keinen Bock auf Alexandre und seinen alten Schwanz. Nein, ich möchte, dass ihr beide fickt. Ihr liebt euch. Leute, die ficken, weil sie sich lieben, ist das Schönste, was es gibt. Du bist sehr schön, Marie. Mit meinem alten Körper? Nerv nicht, du bist sehr schön. Hast du mal deine Beine gesehen? Verdammt. Überstehe ich gar nicht auf Frauen. Marie hat Freunde eingeladen. Ich habe versprochen, mich um die Getränke zu kümmern. Sind das Freunde von Ihnen? Nein, nein, Freunde von ihr. Aber sie sind sehr nett. Und es wird niemanden stören, wenn ich da bin? Nein, ich habe mit Marie gesprochen. Marie, was machen Sie denn Gutes für uns? Kaninchen in Senfsoße. Hm, wunderbar. Veronika, Sie werden sehen, das ist köstlich. Wir haben uns schon um die Getränke gekümmert. Oh ja, ich würde gern was trinken. Gibt es denn was zum Knabbern? Nein, nein, leider nicht. Übrigens wird es noch einen zusätzlichen Gast geben. Ich hoffe, Sie werden sich jetzt nicht wie ein Idiot aufführen, Alexandre. Es ist Philipp. Oh nein, das kommt nicht in Frage. Aber Alexandre... Nein, das mache ich nicht mit. Bravo. Guten Appetit. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Was soll das denn jetzt wieder? Hören Sie, Alexandre... Entschuldigen Sie, aber ich bin wütend. Dazu haben Sie nun wirklich keinen Grund. Und überhaupt, Sie widern mich an. Sie denken immer nur an sich. Sie tun nie etwas für jemand anderen. Ficken Sie doch mit der ganzen Welt. Wie Sie mich anwidern. Sie sind ein Dreckskerl. Lassen Sie mich einfach in Ruhe. Gehen Sie endlich. Wisst ihr, früher, am Anfang der Zeiten, fickten und paarten sich die Menschen ohne Probleme. Jeder mit jedem. Das muss wunderbar gewesen sein. Eines Tages aber hat irgendjemand beschlossen, eine Frau für sich zu behalten. Für sich ganz alleine. Er hat gesagt, sie gehört mir, rührt sie nicht an. Du bist sehr schön, Marie. Erlaubst du, dass ich dich schminke? Ich liebe das. Komm her. Ich bitte dich, Veronika. Du solltest Alexandre auch schminken. Lassen Sie mich damit in Ruhe. Ich versichere Ihnen, Alexandre, Sie werden sehr gut aussehen. Sie werden eine Menge Kerle geil machen. Oh la la. Er sollte sich mal ein bisschen in den Arsch ficken lassen. Ja, das würde ihm gut tun. Sie sollten es wenigstens mal versuchen, Alexandre. Wollen Sie sich nicht zwischen uns legen? Ich hasse es, in der Mitte zu liegen. Nein, lassen Sie mich in Ruhe. Hören Sie auf, so herumzuspinnen. Merken Sie denn gar nicht, dass Sie der glücklichste Mann der Welt sind? Sie liegen im Bett mit zwei Frauen, die Sie lieben. Gut, ich lege mich in die Mitte, aber lassen Sie mich schlafen. Ficken Sie mich. Ficken Sie mich. Nein. Ficken Sie mich. Veronika. Ficken Sie mich endlich. Ich glaube, sie hat das ganze Röhrchen geschluckt. Wir müssen was tun. Stecken Sie ihr halt den Finger in den Mund. Ihr wollt es einfach nicht begreifen, oder? Mir reicht's jetzt. Los, verschwindet. Verschwindet. Fickt im Krankenhaus, fickt wo immer ihr wollt, aber haut endlich ab! Haut ab, alle beide. Ich hab die Nase voll von euch. Ich glaube, Sie haben ganz schön beschissene Beziehungen zu Frauen. Irgendwie scheinen sie die Menschen zu lieben, aber ihre Beziehungen sind beschissen. Ihre Gilberte, ich weiß nicht, was sie ihr angetan haben, aber sie muss sie geliebt haben. Sie müssen sie sehr unglücklich gemacht haben oder verrückt, dass sie jetzt mit diesem Scheißkerl zusammen ist. Und sie müssen sie gut gefickt haben, denn sie sind nicht schlecht im Bett. Ja, sie haben sie sicher verrückt gemacht. Sie und Marie, sie sind auch ein Scheißpaar. Sie beide sind einfach nicht zu schlagen mit ihren Scheißanwandlungen. Und trotzdem liebe ich sie, Alexandre. Ich denke nur noch an sie. Ja, vielleicht tauge ich nicht zum Leben. Aber ich liebe sie. Was reden Sie? Sie lieben mich nicht. Sie lieben Marie. Sie leben mit ihr. Sie schlafen mit ihr. Sie waschen sich mit ihr, sie scheißen mit ihr. Sie lieben eine Frau und sie ficken eine andere. Diese Sexgeschichten gehen mir gewaltig auf den Geist. Ich habe auf dem Klo an sie gedacht. Da war ein Graffiti. Meine wahnsinnige Liebe geht auf den Tod, wie ein Fenster auf den Hof geht. Und jemand hat darunter geschrieben: Springen, Narziss. Das passt doch zu Ihnen. Oder nicht? Sie wollen mit mir leben. Sie machen wohl Witze. Sie könnten nie in einem beschissenen Zimmer leben, ohne Telefon, ohne Badezimmer. Ja, Sie sehen gut aus. Ich mag Ihre Visage. Aber verdammt nochmal, ich heirate den ersten Kerl, der mit mir leben will. Der nicht sauer ist, wenn ich ihm eines Tages sage, ich bin schwanger, der nicht überlegt, wie er das Kind loswerden kann. Ich weiß, Sie können absolut nicht verstehen, was ich sage. Aber das ist auch nicht wichtig. So wie es ist, ist es gut zwischen uns. Das ist alles. Wir werden uns das Leben nicht unnötig schwer machen. Und es stimmt, ich bin oft wie eine Hure gefickt worden. Ich habe mich sinnlos betrunken, weil ich dermaßen traurig war. Und ich war dermaßen traurig, dass ich mich sinnlos betrunken habe. Ach, verdammt. Ich bin fürchterlich niedergeschlagen und ich weiß nicht einmal, warum. Entschuldigen Sie, Alexandre. Sie müssen sich nicht entschuldigen. Was soll ich Ihnen denn noch sagen? Was soll ich Ihnen verdammt nochmal sagen? Dass es für eine Frau nichts Schöneres gibt, als ein Kind zu bekommen? Die meisten Mädchen, die sich ficken lassen, haben Angst, ein Kind zu bekommen, obwohl es das Schönste ist, was es gibt. Sie haben keine Ahnung, wie sehr ich mir gewünscht habe, ein Kind zu bekommen. Das erste Mal ist mein Baby gestorben, weil man mir sehr wehgetan hatte. Beim zweiten Mal wusste ich nicht einmal, wer der Vater des Kindes war. 6 Monate später, wissen Sie, wenn man 20 ist, 21... Hallo, Alexandre. Sind Sie krank? Ich habe eine Flasche Ricard für Veronika gekauft. Soll ich Ihnen eine Spritze geben? Und sie hat uns eine Flasche Whisky mitgebracht, Alexandre. Was für eine Spritze? Er hat Angst vor Spritzen. Ich werde Ihnen eine Spritze geben mit Vitamin C in Ihre schönen Venen. Sie werden sehen, danach werden Sie sich sehr gut fühlen. Er hasst Spritzen. Das lässt er nur zu, um dir eine Freude zu machen. Halten Sie den Wattebausch fest, sonst werden Sie einen Bluterguss bekommen. Alexandre ist völlig auf Blonde mit blauen Augen fixiert. Als er mir begegnet ist, hat er geglaubt, ich sei eine neue Gilberte. Eine neue Gilberte, die mit nacktem Arsch, mit heftig wackelndem Arsch herumstolziert. Es ist wirklich amüsant, Alexandre. Ich amüsiere mich königlich. Sie tun so, als ob Sie schliefen. Was für ein Affentheater. Sie wollen, dass wir Theater spielen? Alexandre. Sie sind der einzige Mann, den ich jemals geliebt habe. Es war super geil mit Ihnen. Sie haben ein Riesenglück, Alexandre, dass Sie 2 Frauen haben, die Sie lieben. Wenn Sie alt sind und in einem Rollstuhl sitzen, betreut von einer Supertussi, die Ihnen Tropfen in die Nase oder woanders hingibt, erinnern Sie sich bitte daran. Ja, ich liebe Sie. Und ich sage es vor Marie. Sie und Ihr Geschlecht. Sieh ihn dir nur an. Er hat einen Riesenkomplex, was sein Geschlecht betrifft. Ihr Geschlecht, Alexandre, das mir so viel Lust verschafft. Ihr Geschlecht, Alexandre, hat keinerlei Bedeutung für mich. Ihr kleiner Kopf, der alles versteht, der hochtrabendes, geschwollenes und absolut lächerliches, geschraubtes Zeug redet. Wie amüsant, dass sich einer von uns so wichtig nimmt und der andere sich nicht so wichtig nimmt. Raten Sie mal, wer sich wichtig nimmt. Von euch beiden? Oder von uns dreien? Begreift ein für alle Mal, dass die Bettgeschichten mich absolut nicht interessieren. Und dass es mir ganz egal ist, dass ihr miteinander fickt. Es ist mir sowas von egal. Begreift ein für alle Mal, dass es mir egal ist. Denn ich liebe euch. Schaut nur her, allmählich bin ich besoffen. Ich stammle schon. Und das ist absolut schrecklich, weil ich das, was ich sage, wirklich denke. Ich könnte die ganze Zeit bei euch bleiben. So glücklich bin ich. Ich fühle mich von euch beiden geliebt. Und er sieht mich lüstern und heimtückisch an und denkt sich, ja, meine kleine Rito, nur ich krieg dich schon. Bitte, Alexandre, ich spiele kein Theater. Was glauben Sie eigentlich? Für mich gibt es keine Huren. Für mich ist ein Mädchen, das sich von jedem ficken lässt, das sich auf jede denkbare Weise ficken lässt, keine Hure. Für mich gibt es keine Huren, das ist alles. Du kannst irgendwem einen blasen, du kannst dich von irgendwem ficken lassen, deswegen bist du keine Hure. Das sehe ich genauso. Es gibt keine Huren auf dieser Welt, verdammt. Begreif das endlich. Es gibt keine Huren. Die Frau, die verheiratet ist und die glücklich ist und die davon träumt, sich von irgendwem ficken zu lassen. Vom Chef ihres Mannes oder von irgendeinem scheiß Schauspieler oder von ihrem Käsehändler oder von ihrem Klempner. Ist sie eine Hure? Es gibt keine Huren. Es gibt nur Idioten. Es gibt nur Geschlechtsorgane. Was glaubst du wohl? Das ist nicht traurig, das ist super lustig. Ich lasse mich von jedem ficken. Und man fickt mich. Und ich krieg meinen Orgasmus. Warum haben Bettgeschichten nur so eine Bedeutung für euch? Der Sex. Du fickst mich gut. Oh, wie ich dich liebe. Nur du fickst mich so. Wie sehr die Leute sich doch etwas vormachen. Wie gutgläubig sie doch sind. Es gibt nur ein Du, es gibt nur ein Ich. Nur du fickst mich so. Nur ich werde so von dir gefickt. Wie schrecklich und schmutzig. Verdammt normal. Wie schmutzig und schrecklich. Wenn ihr wüsstet, wie sehr ich euch beide liebe und wie wenig das mit einer Bettgeschichte zu tun hat. Ich habe mich vor kurzem entjungfern lassen. Mit 20. 19, 20. Wie kurz ist das erst her? Und danach habe ich mich ficken lassen. Ich hatte einen Haufen Liebhaber. Und ich habe mich ficken lassen. Und ich bin vielleicht eine chronisch Kranke. Eine chronische Fickerin. Aber bedeutet mir die Fickerei gar nicht. Wenn die Leute doch endlich ein für alle Mal kapieren würden, dass Ficken scheiße ist. Verstehst du, Marie, ich spreche mit dir, weil ich dich sehr gern hab. So viele Männer haben mich gefickt. Sie haben mich begehrt, weißt du? Man hat mich begehrt, weil ich einen dicken Hintern habe. Ich habe sehr hübsche Brüste, die sehr begehrenswert sind. Mein Mund ist auch nicht schlecht. Wenn meine Augen geschminkt sind, sind sie ebenfalls nicht schlecht. Man hat mich häufig gefickt, einfach so, weißt du? Man hat mich begehrt, einfach so, und gefickt. Ich dramatisiere nicht, Marie, ich bin nicht betrunken. Nein, ich zerfließe nicht in Selbstmitleid über mein beschissenes Schicksal. Absolut nicht. Denn weißt du? Eines Tages wird ein Mann kommen. Und mich lieben. Und mir ein Kind machen, weil er mich liebt. Die Liebe hat nur einen Sinn, wenn man Lust hat, zusammen ein Kind zu machen. Ein Paar, das keine Lust hat, ein Kind zu machen, ist kein Paar. Es ist Scheiße. Es ist irgendetwas. Es ist Staub. Die freien Superpaare. Du hast deine Fickpartner, Liebling. Ich habe meine. Wir sind super glücklich miteinander. Wir kommen immer wieder zusammen. Ach, was geht es uns gut? Wollen Sie mich nicht nach Hause fahren, Alexandre? Ja, ja. Geht nur. Welche Platte legst du jetzt auf? Don Giovanni? Nein. Überall in den Kalender habe ich schöne Monate Mai geklebt. In Paris lieben sich die Liebenden auf ihre Weise. In Paris lieben sich die Liebenden auf ihre Weise. Gib mir meine Lieder, damit man sich liebt in Paris. Ich begleite sie. Wenn Sie wollen. Wissen Sie, ich gehe sehr gerade, wenn ich betrunken bin. Ach ja? Dann gehen Sie mal, damit ich sehe. Lassen Sie mich los. Was ist mit Ihnen? Was machen Sie hier noch? Lassen Sie mich. Sie widern mich an. Hören Sie auf. Schon wieder Ihre alte Trunkenheit. Schon wieder meine alte Trunkenheit. Ich begleite Sie zu Ihrem Zimmer. Sie widern mich an. Ich bin vielleicht schwanger von Ihnen. Und ich liebe Sie. Rühren Sie mich nicht an, gehen Sie. Sie sind erbärmlich. Was machen Sie denn immer noch hier? Geben Sie mir meinen Schlüssel zurück. Meinen Schlüssel. Veronika, das reicht jetzt. Lieben Sie mich? Lieben Sie mich? Ja. Wollen Sie mich heiraten? Ja. Ja. Aber ich bin so krank. Ich muss kotzen. Wenn Sie mich schon heiraten wollen, machen Sie sich wenigstens nützlich. Suchen Sie eine Schüssel. Und schauen Sie mich nicht an. Ich mag es nicht, wenn man mir zuschaut, wie ich kotze. Drehen Sie sich um. Die Mama und die Hure. Nach dem Drehbuch La Maman et la Putain von Jean Eustache, aus dem Französischen von Michael von Killeschorn. Alexandre, Christoph Luser. Veronika, Nadjeschta Brennicke. Marie, Michel Tichowski. Ton und Technik, Burkhard Pitzer-Landeck und Birgit Schilling. Regieassistenz, Konstanze Renner. Komposition und Bass, Zeitblom. Trompete, Franz Hautzinger. Schlagzeug, Steve Heather. Hörspielbearbeitung und Regie, Michael Farin. Produktion, Südwestrundfunk 2012. Dramaturgie, Manfred Hess.